Alles in Angelina Jolies Film In the Land of Blood and Honey ist vom Krieg infiziert. Es gibt kein Jenseits des Bürgerkrieges. Ayla und Daniel, bosnische Muslimin und bosnischer Serbe, verlieben sich. Dann beginnen die Massaker und ethnischen Säuberungen. In einem Vergewaltigungslager treffen er als Wächter und sie als Gefangene wieder aufeinander. Den Leuten von der Mannschaft habe ich gesagt, dass sie dich nicht anfassen dürfen. Dass du mir gehörst. Sie wird zu seiner persönlichen Geliebten. Oder doch Sklavin? Sag, bin ich deine Gefangene? Falsch ist es, in der Figur des Serben und der Muslimin eine Art Romeo- und Julia-Beziehung zu sehen. Denn Angelina Jolie zeichnet keine Liebesgeschichte, die vom Krieg in ihrem Inneren unbeschadet bliebe. Daniel und Ayla bleiben dem Geliebten gegenüber ambivalent. Dabei finden ihre Motive keine flache Erklärung. Klugerweise lässt Angelina Jolie diese fundamentale Widersprüchlichkeit stehen. Soll ich dir sagen, was mein Geheimnis ist, Ayla? Ja. Ich will in diesem Krieg überhaupt nicht mitmachen. Mal gibt dieser Mann sich also pazifistisch, dann erschießt er ohne mit der Wimper zu zucken Zivilisten. In the Land of Blood and Honey ist kein perfekter Film. Manche Nebenfiguren oder Handlungsstränge bleiben flach. Doch Angelina Jolie hat ein verstörendes Bild darüber gezeichnet, wie Menschen die Bestie jederzeit bereitsteht zum Kriegseinsatz. Vor allem aber zeigt In the Land of Blood and Honey, und das macht den Film besonders, wie Frauen im Krieg zu Material werden, zum Objekt von Gewalt und sexuellem Missbrauch.